Frauler Hengst, zu Beginn gleich eine Frage zu Ihrem Namen. Eigentlich heißen Sie Bernadette Hengst ohne La. Warum dieser Zusatz? Also ich habe diesen Namen Bernadette Hengst 30 Jahre mit mir rumgetragen und alle haben immer gedacht, es wäre ein Künstlername, und dann wollte ich mir eine neue Identität anlegen und habe dann einfach das La dazwischen geschoben. Und erstaunlicherweise haben sich die Leute innerhalb von einem Jahr daran gewöhnt und ich werde jetzt nur noch Bernadette La Hengst genannt. Also wie natürlich La Knef, La Garbo und so weiter. Ah, das heißt, daran knüpfen Sie an. Würde ich ganz gerne, in der Erinnerung würde ich gerne so einen Stellenwert bekommen. Ich weiß nicht, ob das reicht, sich ein La dazwischen zu schieben. Wir werden sehen. Was ist zum Beispiel La Garbo für Sie? La Garbo, eigentlich gar nicht so viel, eher La Knef, umwerfende Sängerin, auch Songschreiberin, Songtexterin. Ja, natürlich hat sie ihr Innerstes immer nach außen gekehrt, hat andere Leute ziemlich genervt teilweise, aber so Bücher über Brustkrebs zu schreiben, das hat ja vorher auch noch niemand gemacht. Also eine sehr beeindruckende, bemerkenswerte Frau und Sängerin. Wenn man sie auf der Bühne sieht, dann denkt man, La Hengst, das passt. In ihren Konzerten treten sie im Großen und Ganzen alleine auf. Sie spielen abwechselnd Keyboard und Gitarre und singen gleichzeitig Texte, in denen sie auf eine kluge, spielerische Weise die ganz großen und ganz kleinen Machtmechanismen dieser Welt entlarven. Dabei wirken sie so energiegeladen und mitreißend, dass man sofort wie sie zu hüpfen und springen anfängt. Man ist begeistert und denkt, diese Frau macht genau das, was ihr am meisten Spaß macht und ist dabei auch noch politisch. Würden Sie das, was Sie tun, als eine Art freudvoll-feministischen Selbstentwurf bezeichnen? Weiß nicht, ob ich das so bezeichnen würde. Kann zutreffend sein. Also mein Lebensentwurf ist nicht nur rein feministisch geprägt, sondern auch durch sehr viele andere Dinge, die so in der Welt herumschwirren. Deswegen sind meine Platten auch nicht rein feministisch, aber natürlich bin ich eine feministische Frau, ganz klar, ohne Frage. Weil mein Beruf, weil ich da immer noch in einer sehr extrem männerdominierten Welt mich durchschlagen muss. Teilweise hatte das in meiner Laufbahn schon Vorteile, aber auch teilweise extreme Nachteile, oder ich zweifle immer noch. Da sind immer viele Fragezeichen übrig geblieben. Warum es nicht zu dem ganz großen Erfolg bisher kam, das kann man halt nicht wirklich analysieren. Aber da kommen dann halt auch manchmal Zweifel, ob es an dem Geschlecht gelegen hat, teilweise bei der Vermittlung von Konzerten, von Plattenfirmen oder sonstiges. Aber rein feministisch ist nicht mein einziges Ziel. Was ist Feminismus für Sie? Woran denken Sie da, wenn Sie das Wort hören? Ja, das Wort Feminismus hat sich natürlich auch gewandelt. Am Anfang der 90er oder Ende der 80er noch hat es halt lila betuchte Frauenhäuser, Frauen, die sich abgrenzen wollen, auch die in der Kunst dann nicht den Kontakt oder den Austausch mit männlichen Künstlern suchen. Und das war mir immer zuwider, das mochte ich nicht. Und auch eine bestimmte Biederkeit, was Asexuelles, steckte da drin. Wir haben auch angefangen mit Die Braut haut ins Auge, was 10 Jahre meine Band war, in Frauenmusikzentren zu proben. Und da waren dann halt auch Männer nicht erlaubt, auf Konzerten teilweise auch nicht. Und das ging mir gegen den Strich. Solche Dogmen gehen mir grundsätzlich gegen den Strich. Da muss ich irgendwie ausbrechen. Aber dann hat sich das natürlich durch die Riot-Girl-Bewegung in Amerika Anfang der 90er gewandelt. Feminismus bekam eine Punkrock-Attitüde, eine Selbstermächtigung, hinter der ich auch stehe oder von der ich auch angetrieben bin. Also einfach auf die Bühne zu gehen, ohne 20 Jahre vorher Jimi Hendrix-Soli zu üben zum Beispiel. Wir waren auch sehr geprägt von einer Band namens Liverbirds aus den 60ern, eine der ersten All-Girl-Groups aus Liverpool, die in Männeranzügen aufgetreten sind im Star Club in Hamburg mit 17, was uns sehr fasziniert hat. Also die haben auch nicht das Wort Feminismus benutzt, aber das waren halt Feministinnen, weil sowas gab es in der Zeit gar nicht. Nur sie haben sich halt abgegrenzt von dem herkömmlichen Feminismus, den es zu der Zeit gab. Und ja, durch die Riot Girl Bewegung in Amerika ist da auch ein großes Selbstverständnis entstanden, auch ohne die komplette Abgrenzung zwar Freiräume zu schaffen, aber sich auch messen zu wollen mit der Kunst der anderen, also es nicht nur für sich zu behalten, sondern in die Welt hinaus transportieren zu wollen. Und das fanden wir gut als Braut haut ins Auge, aber wir waren auch keine Riot Girls, also wir mussten uns da schon auch unseren eigenen Platz schaffen. Warum keine Riot Girls? Können Sie das vielleicht noch mal ein bisschen genauer sagen, was die Riot Girl Bewegung war und inwiefern Sie sich dann wiederum davon abgrenzen? Die Riot Girl Bewegung in Amerika war halt geprägt auch von extremen Bildern von Frauen in zerrissenen Mädchenkleidern mit Springerstiefeln, also gleichzeitig die Vergewaltigung zu thematisieren in einer männlich dominierten Welt und mit Springerstiefeln den Leuten in die Fresse zu treten. So, das ist so ein grundsätzliches Bild. Da steckt natürlich sehr viel Wut dahinter und aber auch viel Solidarität untereinander. Die Riot Girl Bewegung war und ist sehr vernetzt. Und in Deutschland konnte man kein Pendant dazu finden. Diese Art von Wut und Selbstverständnis gab es nicht und gibt es auch immer noch nicht. Es gab sehr vereinzelte Bands nur, in denen Frauen gespielt haben. Und also wir haben uns als Braut auch eher in einem Pop-Kontext gesehen. Wir haben vielleicht angefangen als Punkrock-Band, aber das hat sich entwickelt. Wir wollten halt Musik, die Spaß macht und nicht Musik, die einfach nur dagegen ist oder nur Wut und Hass ausdrückt. Das war halt nie unser Anliegen. Und eine gewisse Art von Subversivität in der Schönheit, in der Popmusik, das vielleicht eher, oder Ironie. Und naja, in Deutschland gab es ja die sogenannte Girly-Bewegung, was dann halt auch durch so Sender wie MTV und Viva ausgelöst wurde mit bestimmten VJs, Moderatorinnen, so ein bestimmter Style von ein bisschen zerrissener Jeans, aber trotzdem noch nett genug, um im Fernsehen auftreten zu können. Und H&M-Mode hat sich daran sehr stark orientiert eine Zeit lang. Also es war halt die verniedlichte Form, die abgeschwächte Form davon. Das hat sich dann auch nochmal geändert durch das Ladyfest. Ladyfest ist ja auch ein Überbleibsel oder eine Weiterentwicklung der Riot Girl Bewegung in Amerika, als sich die Frauen nicht mehr Girls oder Girls nennen wollten, sondern dachten, jetzt sind sie erwachsen geworden. Und Ladyfest als Organisationsform ist dann auch nach Europa rübergeschwappt. Und ich habe mit 50 anderen Frauen vor ein paar Jahren auch ein Ladyfest organisiert in Hamburg. Und da ist auch nochmal eine neue Art von Netzwerkbildung entstanden. Also bei mir schon ein paar Jahre vorher, aber so im Größeren in Deutschland. Zu sehen, was gibt es überhaupt an weiblicher Kunst, das zu präsentieren und auch von Frauen organisieren zu lassen, was auch nochmal ganz anders dann funktioniert, als wenn es von Männern organisiert wird. Und ja, das ist vielleicht so die Weiterentwicklung der Riot Girl Bewegung, die in Deutschland jetzt tatsächlich auch angekommen ist. Würden Sie eigentlich sagen, dass durch die Riot Girl Bewegung sich auch in der Musikbranche etwas verändert hat? Ist es für Frauen mittlerweile leichter, an Plattenverträge zu kommen, oder gibt es immer noch eine ganz eindeutige Dominanz von Männern? Ach, es gibt ja immer wieder so Phasen, in denen gesagt wird, dass es eine neue musikalische Frauenbewegung gibt. Also jetzt zurzeit in Deutschland seit ein paar Jahren ja auch extrem durch Bands wie Wir sind Helden oder Silbermond oder Juli, in denen halt Frontfrauen vorne stehen, die Band aber meistens männlich ist. Und das verkauft natürlich auch viele Platten. Und insofern ist es dann für bestimmte Frauen schon einfacher geworden, Plattenverträge zu bekommen. Aber nur mit diesem Muster Frontfrau vorne und Backingband hinten. Es gibt einfach immer noch zu wenig Musikerinnen, muss ich sagen, aber die es gibt, die werden auch nicht, bekommen auch nicht so viel Unterstützung, habe ich das Gefühl. Die müssen sich halt selber unterstützen und müssen dann anfangen, Netzwerke zu bilden, was ja auch positiv ist, was einen ja auch stark machen kann. Männliche Netzwerke gibt es ja schon seit Jahrtausenden und da wurde auch nie hinterfragt, warum die jetzt rein männlich sind. Und bei Frauen wird dann einfach nur gefragt, wieso beschäftigt ihr euch nur mit Frauen? Ist es ein Problem? Also es wird ständig thematisiert, sodass die Kunst oder die Musik dabei auch auf den Hintergrund gerät. Das finde ich eher das Problem. Ich solidarisiere mich gerne und bin immer sehr interessiert an weiblicher Kunst. Aber ich möchte nicht nur darüber sprechen. Ich möchte, dass meine Kunst wahrgenommen wird. Was ist eigentlich genau der Grund dafür, dass Sie alleine auftreten? Also erstmal hatte ich 10 Jahre ein Bandkollektiv namens Die Braut haut ins Auge. Und das war sehr schön und sehr wichtig. Freundschaften, viel, viel Spaß gehabt, aber auch viel tolle Platten rausgebracht, wie ich finde. Und danach eine neue Band zu formieren, ist schon sehr schwer. Also ich habe zwar noch eine andere Band, bestehend aus 10 Leuten. Das ist dann so das Gegenteil von meinem Solo-Künstler-Dasein. Aber ich habe bisher noch keine richtigen Bandmitglieder gefunden. Das ist es eher. Und dann habe ich auch gemerkt, dass es gut funktioniert, ich alleine auf der Bühne, dass ich mich selber auch ankicken kann, dass ich selber mir auch die Schuld für die Fehler geben kann, die ich dann am Abend gemacht habe und nicht der Schlagzeugerin die Schuld gebe. Ja, es bedeutet viel Eigenständigkeit, viel Ausprobieren, viel schnellere Entscheidungsprozesse natürlich. Manchmal ist es auch einsam und deswegen suche ich mir auch oft Gäste, die teilweise auf den Platten mitgespielt oder mitgesungen haben. Und teilweise aber auch live. Also immer allein spielen möchte ich auch nicht. Apropos, die Braut haut ins Auge. Ihr aktuelles Album heißt ja La Beat, also wenn man so will, ein Schlag, ein Hieb mit weiblichem Vorzeichen. Ist das ein Plädoyer für mehr weibliche Aggression und Kampfeslust? Naja, in dem Wort Beat stecken natürlich verschiedene Bedeutungen. Also erstmal hat mir meine französische Freundin gesagt, als ich ihr sagte, meine Platte heißt La Beat, hat sie sich totgelacht und sagte, Das heißt Die Schwanz auf Französisch, finde ich natürlich auch sehr schön. Naja, dann ist der Beat natürlich der Musikbeat, also der Schlagzeugbeat. Und es ist natürlich der Schlag ins Gesicht. Das ist dann so ein bisschen wie bei Die Braut haut ins Auge, was ja auch bedeutet, entweder ein physischer Schlag ins Auge oder fällt ins Auge, fällt ins Gewicht, fällt auf. Also das Wort Beat ist halt immer gut für so Spiele. Ich habe mich in meinem jetzigen Info zur Platte eigentlich auch als postfeministisch bezeichnet. Das finde ich eigentlich einen ganz schönen neuen Begriff, weil der assoziiert, dass der Feminismus schon in Realität umgesetzt wurde und dass wir uns jetzt in der Ära danach befinden. Und wenn man so eine Selbstverständlichkeit voraussetzt, dann kann man die Welt auch wieder mit Humor und mit neuer Energie betrachten. So sehe ich das eher. Und ich möchte auch eine Bestandsaufnahme machen, dass es viel weibliche, auch gerade elektronische Musik gibt. Also ich beziehe mich auch auf viele Dinge, die schon da sind. Ich fühle mich auch nicht als alleinige Musikerin, Genie, Einzelkünstlerin auf dieser Welt, sondern mir ist es schon auch wichtig, immer Verbindungen herzustellen. Und das habe ich auch auf dieser Platte besonders getan. Zu Musikerinnen, Künstlerinnen, anderen politischen Projekten, allen möglichen Sachen, die sind dann auch in meinem Booklet festgehalten. Und da kommt natürlich auch viel weibliche Musikerin drin vor. Es stimmt natürlich nicht, also ich bin nicht so ignorant zu behaupten, dass alle Frauen emanzipiert sind. Viele denken das von sich und schließen deswegen auch aus, über feministische Themen zu sprechen. Das halte ich auch für falsch. Aber manchmal ist es halt gut, eine Art Bestandsaufnahme zu machen, nicht immer zu sagen, was einem fehlt, sondern zu sagen, was es gibt. Es gibt jetzt auch einen sehr guten Sampler, eine Compilation von Chicks on Speed Records mit 4 CDs, glaube ich, habe es noch gar nicht gehört, mit weiblicher Avantgarde- und Elektronikmusik seit den letzten 30 Jahren. Sowas finde ich immer gut, also zu zeigen auf den Bühnen und auf Veröffentlichungen, dass es weibliche Kunst gibt und dass die verdammt nochmal weit vorne ist und nicht deswegen gehört werden sollte, weil sie weiblich ist, sondern weil sie Grenzen überschreitet. Sie sind ja politisch sehr aktiv mit Ihrem mobilen Einsatzkommando Schwabingrad Ballett. Zum Beispiel treten Sie auf öffentlichen Plätzen auf, um auf spielerische Weise Formen aufzubrechen, Verwirrung zu stiften und vermeintlich Unpolitisches politisch werden zu lassen. Was glauben Sie, welche Strategien sollten wir heute wählen, um in feministischer Hinsicht alte Formen aufzubrechen? Dafür gibt es natürlich Festivals, in denen man zeigt, was überhaupt vorhanden ist an weiblicher Kunst. Ich hatte vorhin schon erzählt, es gibt da Ladyfeste als Form. Finde ich mittlerweile auch wieder überholt, würde ich jetzt auch anders machen. Ich war jetzt gerade eben auf einem Festival namens Rampenfieber in Wien. Das war dann von 10 Frauen organisiert, die zusammen ein Fanzine schreiben und die sowieso miteinander arbeiten und Texte schreiben, Konzerte organisieren. Und da gab es dann auch mehrere Panels zu verschiedenen Themen, unter anderem Wege zum Erfolg hieß ein Thema, wo Frauen gesprochen haben über ihre Produktionsbedingungen, um auch aufzudecken, ob man erfolgreich ist oder nicht und woran das liegt, weil natürlich über Erfolg oder Misserfolg spricht keiner gerne. Das wird halt immer verschwiegen. Heimlich leben dann doch 80% von ihren Eltern wahrscheinlich oder von Hartz IV oder irgendwas anderem. Sowas finde ich wichtig, immer noch weiter zu forschen, sich zusammenzuschließen, sich voneinander was abzugucken, sich mit ins Boot zu holen, auch Geld weiterzugeben. Es soll ja auch nicht alles immer unentgeltlich bleiben. Ja, das ist so meine persönliche Vision. Mhm. In vielen Ihrer Texte kritisieren Sie unser traditionelles Verhältnis zur Arbeit. Sie singen, dass wir durch die klassischen 9-to-5-Jobs die besten Augenblicke unseres Lebens verpassen und unsere Kreativität, unsere Leidenschaften ruinieren. Mit dieser Meinung sind Sie nun erfreulicherweise nicht alleine, denn es werden ja in der letzten Zeit immer mehr Stimmen laut, die eine Abkehr von der traditionellen Lohnarbeit fordern. Nicht zuletzt auch deshalb, weil aufgrund der zunehmenden Automatisierung ohnehin nicht mehr genügend Arbeit für alle da ist. Gefordert wird stattdessen eine sogenannte Tätigkeitsgesellschaft, in der die Menschen mit einem Grundeinkommen abgesichert werden und ganz im marxistischen Sinne gebrauchswertorientierte Arbeit leisten. Das heißt also Arbeit, die das gesellschaftliche Zusammenleben qualitativ verbessert und für individuelle Neigungen ausreichend Raum bietet. Was glauben Sie, würde sich durch ein in diesem Sinne verändertes Verhältnis zur Arbeit auch das Geschlechterverhältnis verändern? Auf jeden Fall. Also ich bin absolut für das Grundeinkommen. Es ist natürlich eine Utopie, aber ich meine, vor 100 Jahren hat man auch noch nicht gedacht, dass man irgendwann krankenversichert sein würde. Es war auch eine Utopie und jetzt ist es selbstverständlich in einigen Ländern natürlich nur. Und ich halte das für eine gute Idee, also überhaupt die Arbeit als solche in Frage zu stellen. Was ist Arbeit? Es wird ja sowieso schon materielle, immaterielle Arbeit, da wird ja eh schon unterschieden. Und der Diskurs ist ja mittlerweile auch im Mainstream angekommen. Ob der jetzt im Bundestag schon angekommen ist, weiß ich nicht, aber es wird dran gearbeitet. Also daran wird auch gearbeitet, jetzt kriegen das auch bezahlt. Also ich würde mir das manchmal wünschen, dass ich nicht jeden Monat darum bangen muss, womit ich meine Miete bezahle. Auf der anderen Seite, es wird halt viel gesprochen über Prekarisierung und es wird viel demonstriert gegen Prekarität. Und manchmal frage ich mich da auch, ist das radikal genug, einfach nur die Prekarität oder Prekarisierung in Frage zu stellen? Weil ich jetzt als Künstlerin habe mir ja auch diese Art von unsicherem Leben ausgesucht. Also im Gegenteil zur normalen Lohnarbeit, einem 8-bis-4 Job. Und mich treibt das halt auch an auf eine Art. Also die Art von Flexibilität. Natürlich nicht die Art von Flexibilität, die dann eine Bundesregierung fordert von allen Arbeitnehmern, damit sie sich irgendwie durchwursteln. Also da gibt es verschiedene Punkte dabei zu betrachten. Und dieses Durchwursteln zum Beispiel, auch eine Ich-AG zu gründen, lieber als eine Genossenschaft zu gründen, obwohl Ich-AGs ja jetzt abgeschafft sind, führt halt auch zu Entsolidarisierung und zur Vereinzelung. Das ist es eher, worauf man dabei achten sollte, auch als Künstler natürlich, wo es immer weniger Geld gibt für zum Beispiel verkaufte Platten, geht es immer mehr darum, Anträge zu schreiben, Geldtöpfe anzugreifen. Und da muss man halt aufpassen, dass man das auch mal wieder als Kollektiv betreibt und dass man Geld abgibt an andere und dass man sich als Teil eines Ganzen sieht und nicht jeder einfach nur sein Ding durchzieht. Jetzt haben Sie eher als Künstlerin gesprochen, die Sie ja maßgeblich auch sind. Aber was sagen Sie als Frau nochmal zum Geschlechterverhältnis? Wie würde sich das verändern? Naja, ich denke, dass natürlich die Arbeit einer Hausfrau und Mutter ist immer noch komplett unterbewertet. Wird ja jetzt gerade versucht, etwas zu ändern durch dieses Elterngeld, was natürlich Vorteile und Nachteile hat. Aber da wird zumindest versucht, die Rollen des Vaters und der Mutter erstmal gleichzusetzen in den ersten Jahren. Und also das ist ein großes Problem, dass immer noch diese Arbeit unterbewertet wird. Und deswegen natürlich auch viele Frauen und junge Mütter sofort wieder in ihren Job zurückfallen, was unglaublich stresst. Ich finde das zwar gut, zu arbeiten und ein Kind zu haben, ich habe selber ein Kind, aber man rennt halt auch die ganze Zeit so eine Art von neuem Bild einer Frau hinterher, die alles gleichzeitig wuppt. Also sexy sein, unglaublich interessiert an Welt und Politik, mindestens 4 Kinder in die Welt bringen, dann Topmanagerin und ich weiß nicht, was noch alles. Und das weiß ich nicht, ob das alles so sein muss. Und vielleicht wäre das mit einem Grundeinkommen etwas entspannter. Sie sagten vorhin, Sie haben selber ein Kind. Inspiriert Ihr Kind Sie bei Ihrer Arbeit? Ja, also es inspiriert mich grundsätzlich insofern, dass ich gemerkt habe, dass sich alles immer weiter bewegt. Also noch mehr als vorher. Als kleines Baby bin ich öfter verzweifelt, weil ich dachte, oh Gott, bleibt das jetzt immer so? Schreit sie jetzt die ganze Nacht durch für mein ganzes Leben? Oder geht sie nie vor 11 ins Bett? Oder dies oder jenes? Und 2 Wochen später merkt man, es hat sich verändert. Und so wie sich kleine Babys verändern, ständig verändern sich ja auch Menschen noch im späten Alter. Daran glaube ich immer noch, darauf hoffe ich. Und das lässt mich die Welt etwas gelassener sehen. Und noch mehr mit offenen Augen eigentlich. Wo man ja auch denken könnte, ein Kind treibt einen zu mehr Sicherheit und zu mehr Bodenständigkeit und zu mehr Langeweile und zu Verschlossenheit, hat es bei mir eher viel mehr Türen geöffnet. Also auch, weil ich mich konkreter für Dinge entscheiden muss, die ich machen möchte und unwichtigere Dinge weglassen. Weil ich habe halt nur bis um 3, 4 Zeit, bis ich sie vom Kindergarten abhole oder abends, wenn sie ins Bett gegangen ist. Und in der Zeit muss ich meinen Kopf zusammenbekommen. Und ich habe halt bemerkt, dass viele kreative Arbeit erst im Kopf entsteht. Das ist ja alles intellektuelle Arbeit, also die Auseinandersetzung mit etwas und das Zulassen der Welt und anderer Kunstformen, anderer Menschen, allem, was man so aufschnappt. Und die konkrete Umsetzung dauert eigentlich gar nicht so lange. Und unter anderem durch meine Tochter habe ich mich mehr darauf konzentriert und dadurch fallen mir bestimmte Dinge einfacher. Erzählen Sie doch mal, wie sieht ein ganz gewöhnlicher Tag im Hause La Hengst aus? Wie teilen Sie die Zuständigkeiten auf untereinander? Wie ist das Leben mit einem Kind? Wie läuft das ab? Also erstmal hat die Tochter auch einen Vater, der sich sehr viel kümmert. Wir wohnen nicht zusammen, sind auch nicht mehr zusammen. Insofern ist es so, dass ich 40% der Zeit ohne meine Tochter bin, oft auf Tournee bin. Also ein ganz normales, geregeltes Leben gibt es bei mir nicht. Es ist schon sehr, sehr abwechslungsreich. Und oft dann auch in Berlin, wenn ich in Berlin bin, im Theater arbeite oder bei mir zu Hause Studio sitze. Und wenn sie da ist, bringe ich sie morgens um 9, naja, sagen wir 9:30 in den Kindergarten. Dann arbeite ich an etwas. Zurzeit habe ich 2 verschiedene Projekte, eine Tanztheatermusik und 2 Stücke für eine Ausstellung von einem Künstler namens Volker Merz. Und dann hole ich sie um 3:30 ab und dann gehen wir zusammen auf den Spielplatz. Die schönste Beschäftigung aller Mütter. Man kann es irgendwann nicht mehr sehen, aber man muss sich halt viele verschiedene Spielplätze aussuchen. Hart wird der Winter. Da gibt es dann nur noch Indoor-Spielplätze und die sind schon etwas bedrückend auf Dauer. Naja, dann geht sie um 8 ins Bett und entweder gehe ich dann aus oder ich setze mich an meinen Computer und arbeite noch bis um 12 oder 1. Was glauben Sie eigentlich, warum es immer noch eher die Frauen sind, die man tagsüber mit Kinderwagen sieht? Also ich glaube, bis zum bestimmten Alter können Väter mit Kindern noch nichts anfangen. Ich glaube, Väter können erst dann was mit kleinen Kindern anfangen, wenn sie anfangen zu sprechen. Also wenn sie kommunikative Menschen werden, wenn sie fast ein Ebenbild von ihnen werden, wenn sie wirklich was mit denen anfangen können als komplette, vollständige Menschen. Und für Mütter ist es immer noch so, dass die einen besonderen Bezug haben, weil sie die ganze Schwangerschaft damit beschäftigt waren, weil sie meistens stillen und weil das erste Jahr halt entscheidend ist für einen nahen Kontakt. Aber ich glaube, das stimmt auch nicht mehr grundsätzlich. Also ich kenne einige Väter, die Hausmänner sind und wo die Frauen arbeiten gehen und wirklich 40-Stunden-Woche haben oder zu Hause arbeiten, aber halt in einem anderen Zimmer, im Büro. Und für mich hat sich, in meiner Wahrnehmung hat sich das sehr verändert. Und auch Männer, die damit zufrieden sind vor allen Dingen, die dann nicht jammern und darunter leiden, dass sie kein Geld verdienen, sondern die das akzeptieren können. Also das finde ich sehr erstaunlich und bewundernswert, aber es gibt diese Männer. Tendenziell ist es aber natürlich immer noch so, dass eher die Frauen zu Hause bleiben. Also dass auch ja qualifizierte Frauen, Frauen, die Ideen haben, eher diejenigen sind, die zu Hause bleiben. Was glauben Sie, woran liegt das? Ja, also es liegt natürlich immer noch an dem, was einen Eltern vorgeben, was man zu tun hat und was dann letztlich doch für einen vorbestimmt ist. Aber dieses Bild ist halt so ins Wanken geraten. Also das ist vielleicht Hälfte, Hälfte so. Also die eine Hälfte glaubt immer noch daran, dass die einzige Erfüllung im Leben ist, eine Familie zu gründen. Und die andere Hälfte hat sich komplett gewandelt. Und da rennen die Frauen jetzt halt diesem Bild der modernen, emanzipierten Frau hinterher, alles gleichzeitig schaffen zu müssen, was halt auch ein Problem ist. Was leider dann von solchen Möchtegern-Feministinnen wie Eva Herrmann jetzt umgedreht wird und eine Forderung gestellt wird, dass sie dann als Konsequenz zurück an den Herd sollen. Geht natürlich auch nicht. Aber ich glaube halt, dass sich das gerade alles im Wandel ist und beide Frauenbilder natürlich noch längst nicht ausgereift sind. Aber wie ich auch über mich immer sage, ich war immer komplett, doch niemals fertig. Und ich glaube halt, das wird sich noch zeigen in den nächsten 50 Jahren, wie das Frauenbild wirklich ist. Was würden Sie sagen, ist Feminismus heute eher ein Geschlechterkampf oder eine Lebenskunst oder beides? Beides. Ich meine, ich kann einfach nicht wegsehen, wenn ich denke, dass es immer noch so viel Zwangsprostitution gibt, dass Frauen die Klitoris abgeschnitten wird und lauter Dinge in der Welt passieren, auch im Alltäglichen, Frauen gemobbt werden, schlechter bezahlt werden und so weiter und so fort. Insofern ist es natürlich ein Geschlechterkampf zwischen den Herrschenden, und das sind meistens Männer, und den Beherrschten, was dann meistens Frauen sind. Und auf der anderen Seite möchte ich auch mit meinem Leben für eine neue Selbstverständlichkeit des Feminismus plädieren. Oder ich möchte sie zeigen. Ich möchte auch als Role Model funktionieren. Ich habe auch viele Role Models gehabt, über die ich sehr froh bin. Und ich glaube, ich bin auch so eine Art für manche jungen Mädchen. Wäre schön. Und ich möchte zeigen, dass es genügend kraftvolle, energievolle, grenzüberschreitende Künstlerinnen gibt, die nur einfach gehört werden müssen. Apropos Role Model, auf Ihrer Platte La Beat beklagen Sie, dass es keine Role Models gäbe für die Verbindung von Beruf und Mutter oder in Ihrem Falle von künstlerischer, leidenschaftlicher Existenz und Mutter. Haben Sie mittlerweile rausgefunden, wie das funktioniert? Naja, in der Zeit, als ich das Lied geschrieben habe, gab es noch nicht so viele, warte mal, wie war das, Heidi Klum hatte, glaube ich, gerade ein Kind gekriegt, jetzt ist sie aber ihrem dritten. Es ist seit der Zeit unheimlich viel passiert und unheimlich viel medialisiert worden, das neue Muttersein. Vielleicht hätte ich das so dann nicht geschrieben oder anders formuliert, hätte ich das schon gewusst. Aber auf der anderen Seite sind das natürlich auch alle prominente Frauen und Künstlerinnen, die sich das leisten können, mit Kindermädchen durch die Gegend zu fahren, die bezahlen können. Und die führen nicht das Leben, was ich führe. in aller Unsicherheit und Prekarität, zu der ich stehe. Und insofern wollte ich eher darüber schreiben, wie es ist, so ein unsicheres Leben weiterzuführen und das positiv zu sehen und nicht nur, weil man ein Kind hat, sich zurückzuziehen, aus der Welt zurückzuziehen, festen Lohnerwerb zu haben und nicht mal seine Träume zu verfolgen. So, darum geht's eher. Sie thematisieren auf Labid außerdem die Projektionen und Wunschträume, die man einem Kind sehr gerne überstülpt. Und in Ihrem Web-Tagebuch schreiben Sie über Ihre eigene Tochter, sie ist einfach wunderschön und wird bestimmt Pianistin oder Weltraumforscherin oder Dachdeckerin. Ella May hat meine neuen Lieder schon gehört und kann schon fast alle mitsingen. Gott sei Dank kann sie jetzt schon tanzen und singen, sonst wären Ecki und ich sehr enttäuscht. Was denken Sie, unter welchen Umständen könnte es passieren, dass man das eigene Kind als eine Art narzisstisches Projekt begreift? Ja, große Gefahr. Ja, man könnte, das könnte natürlich ganz leicht passieren. Entweder weil man selber nicht das machen konnte, was man sich erträumt hat. Das ist, glaube ich, ein großer Faktor bei sowas, dass man Kindern die eigenen Träume überstülpt. Das tue ich, glaube ich, auf gar keinen Fall. Also ich habe ja extra geschrieben, wahrscheinlich wird sie Pianistin, Weltraumforscherin oder Dachdeckerin. Von mir aus kann sie auch bei der Müllabfuhr arbeiten. Ist mir ganz egal. Hauptsache, sie ist glücklich damit. Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass sie Musikerin wird. Die wird's hassen, alles, was mit Musik zu tun hat. Weil ihr Vater ist auch Musiker. Und ich glaube, das wird so nicht funktionieren. Die muss mal ihren eigenen Weg gehen. Mhm. Was glauben Sie, was müsste passieren, dass wieder mehr Frauen und Männer sich für Kinder entscheiden? Die müssen älter werden und merken, dass das jetzt der Zug abgefahren ist. Komischerweise, ich habe früher immer gedacht, ich brauche kein Kind, um mein Leben zu bestätigen. Überhaupt nicht. Ich mache Platten, ich mache Kunst, ich interessiere mich für die Welt, ich habe das gar nicht nötig. Und auf einmal, wo ich selbst ein Kind habe, gucke ich manchmal Leute an ohne Kind und denke, die Armen. Warum? Ist ganz schlimm. Ja, weil ihnen das entgeht. Diese Freude, dieser Energieaustausch. Ja, diese Weiterentwicklung, das ist einfach ein großer Spaß. Natürlich ist es auch anstrengend, aber für mich ist es in erster Linie ein großer Spaß. Und ja, das kann man halt erst dann erkennen, vielleicht, wenn der Zug abgefahren ist. Und wenn sie es nicht erkennen, ist auch egal. Ich meine, es gibt genügend Kinder in anderen Ländern, die nicht in einer Wohlstandsgesellschaft aufgewachsen sind wie Deutschland. Dann kommen die halt alle zu uns. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Und wenn die Deutschen keinen Bock drauf haben, dann lassen sie es halt bleiben. Was würden Sie sagen, was ist das drängendste, schwerwiegendste Problem zwischen Männern und Frauen? Huha, das ist eine Frage. Für mich oder für alle? Erstmal für Sie. Dass jeder genug Platz für sich hat. Ja, dass jeder genug Platz für sich hat und jeder das machen kann, was er möchte und man trotzdem bestimmte Sachen aufgibt für Zweisamkeit und Zusammengehörigkeit. Und das ist eine Herausforderung, so meine ich. Das ist eine große Herausforderung. Und gerade ich als Künstlerin, Anführungsstrichen, ich hasse eigentlich das Wort, mich so als solches zu bezeichnen. Aber es ist schon manchmal schwierig, genug auf andere einzugehen. Und gerade wenn man jemanden gegenüber hat, der was Ähnliches macht. Weil als Künstler muss man halt auf eine bestimmte Art egozentrisch sein. Und als Partner muss man seine Egozentrik öfter zurückstecken. Und da muss man einen guten Kompromiss finden. Was meinen Sie eigentlich genau damit, wenn Sie in einem Ihrer schönsten Texte, wie ich finde, davon singen, dass die Liebe im Besonderen und das Leben im Allgemeinen wehtun muss? Ja, die Verbindung von Schmerz und Bewegung. Ich bin natürlich keine Masochistin und wie ich vorhin schon erklärt habe, Bewegung ist ein großes Lebensthema von mir und entsteht nicht nur durch Schmerz, sondern auch durch positive Dinge. Aber manchmal hilft es natürlich, wenn etwas im Umbruch ist. Und Umbruch tut immer weh, sich entscheiden zu müssen, etwas komplett umzustürzen, etwas hinter sich zu lassen. Oder wenn einem die Entscheidung abgenommen wird, man es selber nicht entscheidet, umso mehr. Aber ich glaube halt daran, dass man aus jedem Umbruch etwas lernen sollte. Aus jedem Tod entsteht ein neues Leben. Aus jeder großen Veränderung entsteht etwas Neues. Und ja, das ist mein Lebensmotto.